Anlässlich ihres 10. Gründungstages hielt die südkoreanische Organisation Nationale Frauensolidarität am 8. Juli in Seoul eine Versammlung ab und appellierte dazu, ein Zeitalter der selbstständigen Landesvereinigung einzuleiten. Daran beteiligten sich die Mitglieder der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen wie der Nationalen Frauensolidarität, des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas, des Generalverbandes der Bauernräte Südkoreas, des Generalverbandes der Gesellschaften der Bäuerinnen Südkoreas und der Frauendirektion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni. An demselben Tag gab die Organisation eine Sammlung der Materialien über ihre 10-jährigen Tätigkeiten heraus. Das ging aus dem Bericht der südkoreanischen Online-Zeitung Tongiljus hervor.